Da aber muss in letzter Stunde fassender Geist sich auf sich selbst besinnen und sich dessen, was seinem Wesen zutiefst als Göttliches erscheint, bewusst werden. Da aber kann kein Dogma, kein konfessionelles Bekenntnis die verbindende Brücke von Geist zu Geist und von Volk zu Volk schlagen, die stark genug wäre, unter Zions Ansturm nicht zusammenzubrechen. Und nur, was allem fassenden Geist in der Welt als Gotteserlebnis Gemeinsames innewohnt, kann hier, neu erweckt und zum ersten Mal in seiner tiefen Gemeinsamkeit erfasst, zur Errettung führen. Und da gilt es nun, sich zu fragen, wie und worin erlebt der arische Mensch das Göttliche in der Welt, welches sind die Außenphänomene, welches die seelischen Vorgänge, die die Sehnsucht, das Bedürfnis, ja die gebieterische Forderung eines Göttlichen in uns allen auferwecken? Hier gilt es nicht, dem nachzuforschen, was der Sohn vom Vater, der Schüler vom Lehrer, der Gläubige von seinem Priester in traditionellem Schema gelehrt bekommt, zu einer Zeit noch, da das Gotteserlebnis mangels ausgereifter fassender Kräfte unmöglich auf genugsam vorbereiteten Boden selbsttätig erwächst, sondern lediglich artentsprechende Mythe eingepflanzt wird, so zwar, dass später hervorbrechendes Empfinden und Bedürfnis nach Gott gleichsam sich dieses fertig vorgefundenen Eingepflanzten bedient. Mag es auch allzu oft dem kaum entsprechen, was nach inneren Wachstumsgesetzen aus eigenstem geistigen Erdreich gebieterisch und unbeaufsichtigt hervorbräche. Ist in der Seele des Heranreifenden aber solcher Kontrast ein zu großer, steht die Kraft und Glut eigenen Erlebens oder aber deren völliges Ausbleiben in zu krassem Gegensatze zum gelernten Gotte, dann kann es gar leicht geschehen, dass das Kind, also die Gottheit, mit dem dogmatischen Bade ganz und gar verschüttet wird. So sind es denn gerade die zur einzig wahren, weil selbst erlebten Gläubigkeit vorherbestimmten, die so oft im Zwiespalt zwischen noch nicht erwachtem oder aber anders gerichtetem Gefühl und eingeprägter Glaubenslehre sich für alle Zeit vom Gottempfinden abwenden, zu Zions Triumphe, dass die Menschen des erlebt Göttlichen ganz anders zu fürchten hätte, denn die des eingedrillten Dogmas, welches ja dem Anhauch der Skepsis auch im besten Sinne dieses Wortes nicht standhält. Und so sehen wir heutigen Tags gerade diejenigen, die nach Struktur und innerer Kraft die geborenen Fürsprecher und Verteidiger arischen Gottestumes wären, nach abgeworfenen dogmatischen Banden halt- und ziellos in allen religiösen Hin- und Hertaumeln, von ödem Rationalismus ebenso sehr abgestoßen wie von starrer konfessioneller Einengung. Gerade sie aber, die geborenen Hüter des lebendigen Geistes, mögen sich nunmehr mit uns besinnen, was es denn ist und war, dass in ihnen, unverstört von Gebot und Schrift, ein Gottesgefühl jemals auferweckt hat. Der grimme Tag des Großstädters, mit seiner rastlosen Mannigfaltigkeit verstört, zersplittert und verflüchtigt fassende Kräfte schon frühzeitig, so zwar, dass der Mensch der Stadt nur selten und schwer zur völligen Entfaltung eigenster Art gelangen kann. Der Handwerker einzig und allein ist es, der heutigen Tags die Betätigung fassenden Geistes mit allem, was dazugehört, bis zum Ende erleben kann. Das aber ist Erfassen eines vorliegenden Komplexes, vorfixierende Anspannung des Geistes auf die Neugestaltung und Wandlung der Materie hin, in Dienst treten des gesamten Organismus unter das Kommando des wollenden Gebotes, Vollführung der einzelnen Handgriffe und Bewältigung der Zwischenspiele auf dem treu beschrittenen und nicht mehr verlassenen Wege der Gestaltung bis zum erreichten Endziele der vorfixierten Endgestalt. Wie hier schaffender Geist aus dem Chaos Einheiten sich erschaut, aus ungeformten Einheiten brauchbare Dinge erschafft, das findet sich gar bedeutsam schön umschrieben in Grillparzers tiefsinnigen Gedichte an die Sammlung. Was Großes ist, des bist du Mutter ja. Und wo du nicht bist, da zerfällt in Staub das Götterbild der Menschheit und zerbröckelt wie Mauersteine, deren Bindung wich. Der Sohn der Erde tritt in die Natur, sein Auge sieht ein stummes, totes All. Sein Ohr vernimmt ohn Inhalt wirre Töne, die Hand ergreift, lässt fahren und fasst wieder, was ihn umringt. Es ist ein vieles nur, und er ein Nichts in vielem, das kaum etwas. Da steigst du nieder in den engen Kreis, o Himmlische, und heißt und lehrst ihn Gatten, dem Ohr das Aug, dem Aug die sichere Hand, die Zunge spricht es aus, was sie gewonnen, und der Gedanke tritt, ein Neugeborener in die dem Chaos abgestrittene Welt. Hat so der Mensch mit seiner Hand erschaffen, was er im tiefen Herzen spüret, dann hat er es erlebt, aller Verwirrung, Unsicherheit, Nichtigkeit und Leere entrückt, ganz und gar er selbst gewesen zu sein in tief beglückender und sein Ich ausfüllender Anspannung aller angeborenen Kräfte. Dann aber, da, was ihm ansonsten als Welt verstörte und verwirrte, verschwunden war, indes ein kleines Stück Welt unter der Selbstherrlichkeit seines Tuns erstand, vermag er jenes tiefe Glücksgefühl, jene köstliche Beschwichtigung und Beruhigung zu empfinden, die einzig und allein dem selbsttätigen Einsatz und Verbrauche aller Kräfte verdankt wird. So aber, im tiefsten sich eines fühlend mit der Welt, meint er wohl den Sinn des Lebens besser und reiner zu erfassen als sonst, und da, so meinen wir, vermag er sich eines göttlichen Willens, mit dem er zutiefst verwandt und verwachsen ist, bewusst zu werden. Oder aber der Mensch, der in täglicher Arbeit und Gestaltung seine gesamten Kräfte verbraucht hat, verlässt die bedrückende Enge von Haus und Werkstatt, von jener urgegebenen Sehnsucht getrieben, die da den Menschen anspornt, in alle Welt hinauszuziehen und zu erforschen, wie sie aussehe außerhalb der Umfriedung seines altgewohnten Bereiches. Die im täglichen Stoffwechsel neugeborenen fassenden Kräfte an solchem Tage nicht festgehalten und gebunden durch werktätiges Bemühen, schweifen frei und hungrig nach neuem Welterfassen, den Schritt beflügelnd, dem Wanderer voraus, und er schreite nun aus der städtischen Ummauerung hinaus in die sonnenbeschienene Landschaft, Hügel an in bewaldete Fernen und wogende Wiesenweiten. Wie hebt und dehnt sich wohlig die im behaglichen Schreiten atmende Brust! Wie köstlich beruhigend und vom allzu menschlichen Lärmen des Werkeltages fernab entführend hören sich die mannigfaltigen Töne der Natur, das Vogelzwitschern, das Rauschen der Bäume im Winde, das Quellenmurmeln, das Summen, Zirpen und Schwirren der Insektenwelt im neu belebten Ohre an,